Die Mitglieder der Delegation der koreanischen Jugendlichen und Studenten in Japan lobpriesen während ihrer Besichtigung des historischen Museums der Jugendbewegung die Macht des jugendstarken Landes von Baekdusan. Der Delegationsleiter Kim Chol-ho meinte, die Entwicklungsroute der koreanischen Jugendbewegung sei mit der heiligen revolutionären Geschichte der großen Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il verbunden. Es sei ihr besonderes Verdienst, zum ersten Mal in der Geschichte die Jugendfrage völlig gelöst und das einmalige jugendstarke Land in der Welt aufgebaut zu haben. Das Delegationsmitglied Kang Ki-sung sagte, der verehrte Marschall Kim Jong-un, Ebenbild der großen Generalismus in Hinsicht auf Idee, Führung und Charakterzügen, habe die Jugendlichen als Herren des Maljima-Zeitalters vor die erste Reihe der fortschreitenden Formation hingestellt. Die Jugendlichen des Vaterlandes, die in der Obhut des verehrten Marschalls die sinnvollste Jugendzeit im Leben führen, seien die glücklichsten in der Welt. Das Delegationsmitglied Rim Sol-zu hob hervor, unter der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un schaffen die Jugendlichen des Vaterlandes erstaunliche Wunder und neuere Taten in allen Bereichen des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates. Die Großtaten der Jugendlichen, die in vielen Orten Schaffenswerke für alle Generationen mit der Bezeichnung Jugend errichten und das Gedeihen der Morgen herbeiführen, setzen alle Menschen in Erstaunen.